Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts. Und mit diesem wohlklingenden Anfangslied oder Intro-Lied starten wir auch gleich in die neue Episode bzw. neue Ausgabe vom Wrestling Takeover Podcast. Und zwar habe ich heute für euch eine WWE Superstars Review vom 10.05.2012. Dort hatten wir das erste Match, welches Ezekiel Jackson gegen Drew McIntyre war. Und hier muss ich erst schon mal anmerken, dass es schön ist, beide überhaupt mal wieder im WWE TV zu sehen. Und das Match verlief so, dass Ezekiel und Drew fast gleich viele Anteile am Match hatten. Doch Jackson möchte dann Drew von der Ecke aus in den Torture Rack nehmen. Aber er muss durch den Ref wieder zurückgehalten werden. Worauf Drew mit einem Big Boot aus der Ecke kommt und danach den Sieg einstaubt, nachdem er seinen Finisher, den Future Shock oder auch Double Underhook DDT gezeigt hat. Meiner Meinung nach ein gutes Match, schöne Aktionen und von der Zeit her ganz okay und annehmbar. Und ich hoffe auch, dass hier Drew wieder mehr Siege einfahren darf, auch wenn es nur bei Superstars ist, aber ich hoffe auch, dass man ihn so auch wieder in die Main Shows bringt. Und ich hoffe auch, dass man beide, auch Ezekiel Jackson, wieder öfters im WWE TV sieht und nicht nur sporadisch, wie das jetzt leider Gottes der Fall ist. So, dann hatten wir noch Alicia Fox gegen Natalya, wo Natalya als Heel komischerweise auftritt, da man eigentlich eh nie weiß, ob sie Face oder Heel ist. Also Alicia Fox ist Face und Natalya wird natürlich ausgebuht und stellt auch im Match den Heel da, ist mir aufgefallen. Und im Match hat Alicia zum Beispiel eine Verletzung am Knie verkauft, am rechten Knie eigentlich, aber sie hat sich das linke Knie gehalten. Also da musste ich dann schon sehr lachen, weil das zeigt halt, dass sie nicht unbedingt sehr professionell zugange ist im Ring, wenn es solche Sachen anbelangt. Und das Finish kam, eigentlich sollte der Scissors Kick von Alicia Fox folgen oder stattfinden. Jedoch konterte Natalya diesen, nahm ihre Füße und zeigte den Sharpshooter, welchen Alicia auch aufgeben musste. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Match. In der Hinsicht, was man so im WWE-TV an lieben Matchen zu geboten bekommt. Und Natalya als Siegerin freut mich natürlich sehr, dass sie eigentlich meine oder eine meiner liebsten Wrestlerinnen ist. Dann hatten wir das Match Hunico Mikamacho gegen Tyson Kidd. Das war das Main Event Match und Hunico hält wie gewöhnlich auf seinem Lowrider Bike Mikamacho, welcher den Chauffeur darstellen soll, eine kurze Promo in teils mexikanisch, teils englisch und dort bezeichnete er sich und Camacho als die Zukunft der WWE. Und Tyson Kidd sowie Hunico sind sehr, sehr gute Wrestler oder sogar großartige Wrestler, wie man in diesem Match feststellen konnte, denn das Match hat mir sehr, sehr gut gefallen und das Match bestand darin, dass Hunico den größten Teil des Matches dominierte. Kidd kam dann später im Match mit einem verhältnismäßig großen Comeback zurück und Kidd möchte seinen neuen Finisher zeigen, aber Hunico kontert, wird aber von Tyson Kidd aus dem Ring geworfen. Und Kidd möchte dann auf Hunico springen, welcher neben welchem auch Camacho steht, doch Camacho schubst Hunico weg und deshalb landet Kidd auf Camacho. Und Hunico setzt außerhalb des Rings auf dem Hallenboden den Neckbreaker gegen Tyson Kidd an. Und Tyson Kidd wird wieder in den Ring gerollt und Hunico möchte eine Art Swanton Bomb zeigen, trifft aber nur Tysons Knie. Dann kam der Sharpshooter von Tyson Kidd, aber Hunico kontert auch diesen. Danach will Kidd vom Apron auf Hunico springen, aber Kidd verpasst, beziehungsweise Kidd springt in den Samoan Slam von Hunico, welcher sein Finisher ist, und Hunico holt damit auch den Sieg. Also meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Match, auch für die Fans, die Wrestling in der WWE sehen wollen und keine, ja, sich aufgrund von Stories hinausziehende Matches auf ihrem Bild haben wollen, sondern Matches, die eine gute Zeit brauchen, nicht zu lange, nicht zu kurz und das rüberbringen, was sie sollen. Und das war dieses Match und hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe auch, dass beide eine Fehde Sei es bei Superstars, NXT, SmackDown, Raw, egal wo, Hauptsache die beiden haben irgendwann eine Fehde. Ich habe jetzt vorher gesagt, das war der Main Event, tut mir leid. Jetzt kommt nämlich der Main Event und der Main Event bestand aus Santino Marella und Zack Ryder gegen Tyler Rex und Kurt Hawkins, wobei Tyler Rex und Kurt Hawkins bei NXT sozusagen gefeuert und wieder eingestellt wurden. Das könnt ihr natürlich alles in der NXT Review hören. Und Santino Marella und Zack Ryder, also Santino Marella seines Zeichen nach United States Champ und Zack Ryder Internet Champion. Anscheinend will man hier wieder die Tag Teams pushen und ich finde, dass man Marella und Zack entweder als Team oder dann doch als Einzelwrestler endlich in richtige Fäden stecken sollte und sie zurück in die Hauptshows bringen sollte. Und ich würde sie am liebsten bei SmackDown sehen, da sie bei Raw einfach nicht so viel zu tun haben und auch in der ganzen Masse an Superstars untergehen. Dieses Match hat mir auch sehr gut gefallen und mit den Siegern bin ich auch zufrieden, welche Zack Ryder und Santino Marella sind. Und im Match hat man noch gesehen, dass Kurt Hawkins und Zack Ryder sich sozusagen einen Fist-Check gegeben haben und wohl beide gedacht haben, vor 3-4 Jahren waren das war, sind wir noch zusammen im Tag-Team gewesen und jetzt stehen wir gegeneinander in anderen Teams gegenüber. Aber vielleicht kommt auch wieder das Team Zack Ryder und Kurt Hawkins zurück, man weiß ja nicht, aber ich glaube eher nicht, aber ich wäre nicht angetan von einem Team oder einer Fehde der beiden gegeneinander, was natürlich auch viele Vorteile bringen könnte, da meiner Meinung nach beide sehr gute Worker im Ring sind. Und ich finde einfach, dass man Kurt Hawkins endlich aus den Teams rausbringen müsste und ihm einfach mal seinen Singles-Push geben sollte, weil man hat ihn zu Raw gedraftet und zuvor hat er noch mit Vance Archer im Team gekämpft und dann löste sich dieses Team auf. Vance Archer wurde dann danach auch gefeuert. Kurt Hawkins wurde zu SmackDown gedraftet. Kurt Hawkins wurde zu Raw gedraftet, so war es. Und man hat vielleicht gedacht, dass Zack Ryder auch irgendwie etwas damit zu tun hat, aber leider war das nicht der Fall. Und Kurt Hawkins wurde einfach ins Team mit Tyler Rex gesteckt, welcher von SmackDown kam, welcher auch gedraftet wurde. Also irgendwie haben die beiden eine komische Karriere hinter sich, beziehungsweise vor sich noch. Man weiß ja nicht, aber hinter sich auf jeden Fall schon mal, weil auch Tyler Rex schon als der Barbare sozusagen dargestellt wurde und es hat nun nicht den Anschein, dass er irgendwie weiter nach oben kommt wie ins Tag Team geschehen. Also ich hoffe ja, dass man hier nochmal etwas im Hinterärmel hat und das war's eigentlich auch mit dieser Ausgabe und ich hoffe, sie hat euch wieder gut gefallen und ja, mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen, außer wrestling-takeover.de.tl, einfach mal reinschauen, wenn ihr diese Ausgabe auf dem auf der Seite, wo ihr die hochladen hört. Und heute hatten wir zum Beispiel SmackDown und Raw Review mit dem guten Daniel Mr. Custer aus den USA, oder noch genauer gesagt aus North Carolina. Er hat auch schon mal die Hardys persönlich gesehen, da sie ja bei ihm in der Nähe wohnen. Und ja, damit beende ich jetzt die Show und ich hoffe euch auch ich hoffe auch euch hat das neue Intro gefallen. Genau, das wollte ich sagen und hört mal wieder rein. Ihr könnt auch wenn ihr mal dabei sein wollt, einfach wie auf der Hauptseite schon gelistet, mich in den gängigen Social Medias und Chatmöglichkeiten anschreiben und einfach mal sagen, hey, hier sehe ich, will bei deinem Podcast mal mitmachen. Also ihr könnt entweder bei einer Review von der Show dabei sein, bei Spotlight On. Spotlight On ist sowas wie, da werfen wir ein bestimmtes Thema und werfen darauf einen Blick, wie zum Beispiel zu viele Jobs in der WWE oder die Zukunft der WWE, Wrestling in Deutschland oder keine Ahnung. Ihr könnt euch das Thema aussuchen. Solange ich darüber weiß, etwas zu berichten weiß und da etwas beisteuern kann, können wir das gerne machen. Und ihr könnt zum Beispiel auch, was wir jetzt neu einführen, bei der Review von alten Pay-Per-Views dabei sein. Ich habe jetzt schon mit dem Mirko von www.podcast.com und dem Lenny vom KFA Podcast ausgemacht, dass wir mal zwei solche oder mehrere solche Reviews von alten Pay-Per-Views machen. Also da könnt ihr auch mal dabei sein. Natürlich werde ich euch noch einen Link schicken, wo man die Pay-Per-Views gucken kann, und wir können auch zum Beispiel, das muss ich mir noch überlegen, ob wir nicht den Pay-Per-View gleichzeitig angucken und ohne Ton und selber kommentieren. Also das werden wir dann noch sehen, obwohl sich das wohl in die Länge ziehen wird. Dann muss ich dann kleine Matches raussuchen, aber sonst könnt ihr mal überall dabei sein. Also ich hoffe, euch hat die Review gefallen, auch das neue Intro. Ich bin euer Hirsi, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.